Abschnitt 2 aus David Copperfield, Band 3 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 13. Kapitel, die Folgen meines Entschlusses, Teil 2. Ich erkundigte mich nach meiner Tante zuerst bei Bootsleuten und erhielt verschiedene Antworten. Der eine sagte, sie wohne auf dem Leuchtturm von Southallland und habe sich dort den Backenbart verbrannt. Ein anderer, sie sei an der großen Boje draußen vor dem Hafen angeschlossen und könne nur bei halber Flut besucht werden. Ein dritter, dass sie wegen Kinderdiebstahl in Maidstone eingesperrt sei. Ein vierter, sie sei während des letzten Sturmes auf einem Besen nach Calais geritten. Die Fiakerkutscher, bei denen ich mich zunächst erkundigte, gaben ebenso spaßige Antworten, und die Leute in den Läden, denen mein Aussehen nicht gefiel, antworteten meist ohne meine Frage anzuhören, sie hätten nichts für mich. Ich fühlte mich unglücklicher als zu der Zeit, wo ich fortgelaufen war. Mein Geld war zu Ende und ich hatte nichts mehr zu verkaufen. Ich war hungrig, durstig und todmüde und schien meinem Ziele so ferne zu sein, als ob ich in London geblieben wäre. Der Morgen war in diesen Erkundigungen vergangen und ich saß auf den Stufen vor einem leeren Laden an der Straßenecke nicht weit vom Marktplatz und ging mit mir zu Rate, ob ich nach den anderen mir genannten Orten gehen solle oder nicht, als ein vorbeifahrender Fiakerkutscher eine Pferdedecke verlor. Etwas Gutmütiges in dem Gesichte des Mannes, als ich ihm das Verlorene hinaufreichte, ermutigte mich, ihn zu fragen, ob er mir Miss Trotwoods Wohnung sagen könne, obgleich ich die Frage so oft gestellt hatte, dass sie mir fast auf den Lippen erstarb. »Trotwood«, sagte er, »wart einmal, der Name ist mir bekannt. Ältliche Dame?« »Ja«, sagte ich, »ziemlich.« »Ziemlich steif im Rücken«, sagte er und setzte sich gerade. »Ja«, sagte ich, »ich glaube wohl.« »Trägt einen Strickbeutel«, sagte er, »einen Strickbeutel, in dem sehr viel Platz ist, ist brummig und fährt die Leute hart an.« Der Mut sank mir, als ich die unbezweifelte Genauigkeit dieser Beschreibung anerkannte. »Nun, ich will dir was sagen«, sagte er, »wenn du dort hinaufgehst«, und er wies mit seiner Peitsche nach den Höhen, »und geradeaus gehst, bis du zu ein paar Häusern am Meere kommst, so wirst du wohl von ihr hören. Ich glaube nicht, dass sie etwas gibt, deshalb ist hier ein Penny für dich.« Ich nahm die Gabe dankbar an und kaufte mir Brot dafür, dass ich unterwegs aß. Ich ging eine ziemliche Strecke in der angedeuteten Richtung, ehe ich an die Häuser kam. Endlich erreichte ich sie, trat in einen kleinen Laden und fragte, ob sie so gut sein wollten, mir über Miss Trotwoods Wohnung Auskunft zu geben. Ich wendete mich an einen Mann hinter dem Ladentisch, der eine Düte Reis für ein Mädchen abwog, und letztere drehte sich um. »Meine Herrschaft«, sagte sie, »was willst du bei ihr?« »Ich möchte mit ihr sprechen«, antwortete ich. »Du willst betteln«, entgegnete das Mädchen. »Nein«, sagte ich, »wahrhaftig nicht, aber da mir plötzlich einfiel, dass ich im Grunde zu keinem anderen Zweck kam, schwieg ich verwirrt und fühlte, wie ich rot wurde.« Meiner Tante Zofe, denn das musste sie sein, legte den Reis in ein kleines Körbchen und verließ den Laden mit der Weisung an mich, ihr zu folgen, wenn ich wissen wollte, wo Miss Trotwood wohne. Ich ließ mir das nicht zweimal sagen, obgleich ich so aufgeregt war, dass ich mich kaum aufrecht erhalten konnte. Ich folgte dem Mädchen und wir erreichten sehr bald ein sehr schmuckes Häuschen mit freundlichen Bogenfenstern. Davor war ein kleiner Garten voll Blumen, die sorgfältig gepflegt waren und köstlich dufteten. »Hier wohnt Miss Trotwood«, sagte das Mädchen. »Jetzt weißt du's, weiter kann ich dir nichts sagen. Mit diesen Worten eilte sie ins Haus, als ob sie die Verantwortlichkeit für mein Erscheinen von sich abschütteln wollte, und ließ mich an der Gartentür stehen, wo ich schüchtern nach den Wohnstubenfenstern sah, wo ein halb zurückgezogener Musselinvorhang, ein großer, runder, grüner Schirm auf dem Fensterbrett, ein kleiner Tisch und ein großer Stuhl andeuteten, dass meine Tante in diesem Augenblicke in feierlicher Würde dort saß. Meine Schuhe waren um diese Zeit in einem kläglichen Zustande. Die Sohlen hatten sich stückweise losgelöst, das Oberleder war bald hier, bald dort geplatzt, bis sie selbst die Form von Schuhen verloren hatten. Mein Hut, der mir auch als Nachtmütze gedient hatte, war so zerdrückt und formlos, dass es jede alte, stillose Pfanne auf einem Düngerhaufen mit ihm aufnehmen konnte. Mein Hemd und meine Hosen, gefärbt von der Hitze, dem Tau, dem Gras und dem kentischen Kalkboden, auf dem ich geschlafen und außerdem zerrissen, hätten die Vögel aus dem Garten meiner Tante verscheuchen können, wie ich in der Tür stand. Mein Haar hatte, seitdem ich London verlassen, weder Kamm noch Bürste gesehen. Im Gesicht, am Hals und den Händen hatte mich Luft und Sonne dunkelbraun gebrannt. Vom Kopf bis zu den Füßen war ich von Kalk und Staub so weiß gepudert, als ob ich aus einem Kalkofen käme. In diesem Aufzug und mit einem starken Bewusstsein meines Zustandes gedachte ich, mich meiner gestrengen Tante vorzustellen. Da mich die fortdauernde Ruhe in den Wohnstubenfenstern schließen ließ, dass sie nicht dort sei, wendeten sich meine Augen zu den Fenstern darüber, wo ich einen freundlich aussehenden Herrn mit rotem Gesicht und grauem Haar erblickte, der ein Auge auf drollige Weise zumachte, mehrere Male mit dem Kopf nickte, mich anlachte und wieder verschwand. Ich war schon vorher außer Fassung gewesen, aber dieses Benehmen raubte mir vollends den letzten Rest derselben, und ich stand auf dem Punkte, mich wieder vorzuschleichen, um zu überlegen, was zu tun sei, als eine Dame, die über ihre Mütze ein Taschentuch gebunden hatte, Gartenhandschuhe und eine große Gartentasche anhatte und ein großes Messer in der Hand trug, aus dem Hause trat. Ich erkannte in ihr unverzüglich Miss Betsy, denn sie kam genauso aus dem Hause stolziert, wie sie nach der Erzählung meiner armen Mutter in unserem Garten stolziert war. »Fort«, sagte Miss Betsy, indem sie mit dem Kopf schüttelte und das Messer in der Luft schwenkte. »Fort, marsch fort!« Ich beobachtete sie, das Herz auf der Zunge, wie sie nach einer Ecke des Gartens ging und sich bückte, um etwas auszugraben. Jetzt ging ich ohne ein Fünkchen Wut, aber ziemlich verzweifelt, leise zu ihr hin und rührte sie an. »Erlauben Sie, Ma'am«, fing ich an. Sie schrak zusammen und blickte auf. »Sie erlauben, Tante?« »Na«, rief Miss Betsy in einem Tone des Erstaunens aus, wie ich ihn nie wieder gehört habe. »Wenn Sie erlauben, Tante, ich bin Ihr Neffe.« »Oh Gott«, sagte meine Tante und setzte sich mitten in dem Gartenweg hin. »Ich bin David Copperfield von Blunderstone in Suffolk, wo Sie an dem Abend, wo ich geboren wurde, meine gute Mutter besuchten. Ich bin seit ihrem Tode sehr unglücklich gewesen. Man hat mich vernachlässigt und mir nichts gelehrt und mich zur Arbeit verwendet, die nicht für mich passte. Deshalb bin ich fortgelaufen zu Ihnen. Gleich zu Anfang sind mir meine Sachen gestohlen worden, und ich bin den ganzen Weg gegangen und habe, seit ich auf der Reise bin, in keinem Bett geschlafen.« Hier war es mit meiner Fassung zu Ende, und mit einer Gebärde, mit der ich ihre Aufmerksamkeit auf meinen zerlumpten Zustand lenken wollte, als Beweis, dass ich etwas gelitten, fing ich bitterlich an zu weinen. Meine Tante, aus deren Gesicht jeder andere Ausdruck als Verwunderung verschwunden war, saß auf dem mit gelbem Sande bestreuten Fußpfad und starrte mich an, bis ich zu weinen anfing. Und dann stand sie in großer Hast auf, packte mich beim Kragen und schleppte mich in die Stube. Ihr erstes war hier, einen hohen Schrank aufzuschließen, leere Flaschen herauszunehmen und mir aus jeder etwas in den Mund zu stecken. Ich glaube, sie muss blind zugegriffen haben, denn ich weiß gewiss, dass ich Aniswasser, Anchovissoße und Salatsoße geschmeckt habe. Da ich selbst nach dem Genuss dieser Stärkungsmittel meinem Schluchzen noch keinen Einhalt tun konnte, so legte sie mich auf das Sofa mit einem Schal unter meinem Kopf und das Tuch von ihrem Kopf unter meine Füße, damit ich das Sofa nicht beschmutze. Alsdann setzte sie sich hinter den früher erwähnten grünen Schirm, so dass ich ihr Gesicht nicht sehen konnte, und rief alle Minuten aus: »Oh mein Gott!« Nach einiger Zeit klingelte sie. »Janet«, sagte meine Tante, als die Dienerin hereintrat, »geh hinauf, empfiehl mich Mr. Dick und sage ihm, ich wünsche, ihn zu sprechen.« Janet wunderte sich nicht wenig, als sie mich regungslos auf dem Sofa liegen sah, denn ich wagte nicht, mich zu rühren, aus Furcht, meine Tante böse zu machen, aber ging, um ihren Auftrag auszuführen. Meine Tante ging die Hände auf dem Rücken im Zimmer auf und ab, bis der Herr, der mich aus dem oberen Fenster angeschielt hatte, lachend hereintrat. »Mr. Dick«, sagte meine Tante, »seien Sie kein Tor, weil niemand verständiger sein kann wie Sie, wenn Sie Lust haben. Wir wissen das alle, also nur vernünftig.« Der Herr machte sogleich ein ernstes Gesicht und sah mich an, als ob er mich bitten wollte, nichts von der Szene am Fenster zu verraten. »Mr. Dick«, sagte meine Tante, »Sie haben mich von David Copperfield erzählen hören? Jetzt tun Sie aber nicht, als ob Sie kein Gedächtnis hätten, weil Sie und ich es besser wissen.« »David Copperfield«, sagte Mr. Dick, der sich nicht viel davon zu erinnern schien, »David Copperfield? Oh ja, gewiss, David, ganz gewiss.« »Das hier ist sein Sohn«, sagte meine Tante, »er wäre seinem Vater so ähnlich, als es nur möglich wäre, wenn er nur nicht zugleich seiner Mutter so ähnlich wäre.« »Sein Sohn«, sagte Mr. Dick, »Davids Sohn, wirklich?« »Ja«, fuhr meine Tante fort, »und er hat schöne Geschichten gemacht. Er ist davongelaufen. Ach, seine Schwester Betsy Trotwood wäre nie davongelaufen.« Meine Tante schüttelte entschlossen mit dem Kopfe im festen Vertrauen auf den Charakter und das Betragen eines Mädchens, das nie geboren wurde. »Oh, Sie glauben, sie wäre nicht davongelaufen?« sagte Mr. Dick. »Oh, über den Mann«, rief meine Tante ärgerlich, »wie er spricht. Weiß ich nicht, dass sie es nie getan haben würde. Sie wäre zu ihrer Pate gezogen und wir hätten uns einander lieb gehabt. Wo in aller Welt hätte seine Schwester Betsy Trotwood fortlaufen sollen?« »Nirgends«, sagte Mr. Dick. »Nun also«, erwiderte die Tante durch die Antwort besänftigt, »wie können Sie da tun, als ob Sie Grillen fingen, Dick, während Ihr Verstand doch so scharf ist wie eine Lanzette? Nun, hier sehen Sie den jungen Herrn David Copperfield, und die Frage, die Sie mir beantworten sollen, ist, was ich mit ihm anfangen soll.« »Was Sie mit ihm anfangen sollen?« sagte Mr. Dick verlegen und kratzte sich hinter den Ohren. »Anfangen sollen?« »Ja«, sagte meine Tante mit ernstem Blick und den Zeigefinger emporhaltend, »ich brauche einen sehr guten Rat.« »Wenn ich wie Sie wäre«, sagte Mr. Dick überlegend und mich mit leerem Blick anstarrend, »so würde ich...« Mein Anblick schien ihm einen plötzlichen Gedanken einzuflößen, und er setzte rasch hinzu, »so würde ich ihn waschen.« »Janet«, sagte meine Tante und drehte sich mit einem stillen Triumph, den ich erst später begriff, um, »Mr. Dick hat allemal recht. Besorge Badewasser.« Obgleich mich dieses Zwiegespräch sehr interessierte, so konnte ich doch nicht umhin, während desselben meine Tante, Mr. Dick und Janet zu beobachten und mich im Zimmer umzusehen. Meine Tante war eine große Dame mit strengen Zügen, aber keineswegs hässlich. Diese Strenge sprach sich nicht bloß in ihrem Gesicht, sondern auch in ihrer Stimme, in ihrem Anzug und in ihrer Haltung genügend aus, um den Eindruck zu erklären, den sie auf ein so sanftes Geschöpf wie meine Mutter war gemacht hatte. Aber ihre Züge waren eher hübsch als hässlich, obgleich hart und streng. Hauptsächlich fiel mir ihr lebhaftes und glänzendes Auge auf. Ihr Haar, das schon ergraut war, war unter einer unter dem Kinn zugebundenen Mütze einfach in zwei Hälften geteilt. Ihr Kleid war lavendelfarbig und ausnehmend reinlich, aber knapp gemacht, als ob sie so wenig als möglich geniert zu sein wünschte. Mir kam es mehr wie ein Reitkleid, von dem die Schleppe abgeschnitten ist, vor, als wie etwas anderes. An der Seite trug sie eine goldene Uhr, die wegen ihrer Größe und den daran befindlichen Siegeln eher für einen Herrn gepasst hätte. An dem Halse bemerkte man etwas Leinen wie einen Halskragen und an ihren Händen etwas wie Manschetten. Mr. Dick hatte graues Haar und ein rotes Gesicht, wie ich schon früher erwähnte. Außerdem muss ich noch bemerken, dass er den Kopf seltsam gebeugt trug, aber nicht infolge des Alters und dass seine großen grauen Augen weit hervorstanden und einen eigentümlichen, wässerigen Glanz hatten, was mich mit seinem zerstreuten Wesen, seiner Unterwürfigkeit gegen meine Tante und seiner kindlichen Freude, wenn sie ihn lobte, zusammengehalten auf den Gedanken brachte, dass er ein wenig verrückt sei, obgleich ich mir in diesem Falle nicht erklären konnte, wie er hierher kam. Er war wie andere Leute mit einem weiten, grauen Morgenrock und weißen Hosen bekleidet, hatte eine Uhr und Geld in der Tasche und klimperte mit demselben, als ob er stolz darauf wäre. Janet war ein hübsches Mädchen, etwa 19 oder 20 Jahre alt und ein wahres Muster von Nettigkeit. Obgleich ich damals nur dies an ihr bemerkte, muss ich hier doch erwähnen, was ich aber erst später erfuhr, dass sie eine aus der Reihenfolge von Schützlingen war, welche meine Tante in Dienst genommen hatte, um sie zur Männerfeindschaft zu erziehen und die meistens ihre Abschwörung ihrer Ehen damit vervollständigt hatten, dass sie dann Bäcker heirateten. Das Zimmer war so nett wie Janet oder wie meine Tante. Als ich vor einem Augenblick meine Feder hinlegte, um daran zu denken, kam die Seeluft mit Blütenduft beladen wieder hereingeströmt und ich sah die altmodischen, so glänzend polierten Möbeln, den geweihten Tisch und Stuhl meiner Tante neben den großen grünen runden Schirm im Bogenfenster, den weichen Teppich, die Katze, die Kesselhalter, die zwei Kanarienvögel, die Punschbowle voll getrockneter Rosenblätter, den hohen Schrank mit seinem Inhalt von allerlei Flaschen und Töpfen und in wunderbarer Disharmonie mit allem Übrigen mein staubiges Ich auf dem Sofa. Janet war fortgegangen, um das Bad zu heizen, als meine Tante zu meinem größten Erschrecken in einem Augenblick starr vor Entrüstung wurde und kaum Stimme genug behielt, um zu rufen: »Janet, Esel!« Darauf kam Janet die Treppe heraufgesprungen, als ob das Haus brenne, stürzte auf einen kleinen Rasenfleck vor dem Hause hinaus und verjagte zwei von Damen gerittene Esel, welche gewagt hatten, ihren Huf auf den Rasen zu setzen, während meine Tante ihr auf dem Fuße folgte, den Zaum eines dritten Esels, auf dem ein Kind saß, ergriff, ihn umdrehte, seitab führte und den unglücklichen Jungen, der den Esel führte und die heilige Stelle zu entweihen gewagt hatte, hinter die Ohren schlug. Bis heute weiß ich noch nicht, ob meine Tante ein Recht auf diesen Rasenfleck hatte, aber sie hatte sich's einmal in den Kopf gesetzt und das war so gut, als ob sie das Recht gehabt hätte. Die eine große Untat, die beständige Ahndung verlangte, war, wenn ein Esel diese unbefleckte Stelle betrat. In welcher Beschäftigung sie begriffen oder wie interessant die Unterhaltung, an der sie teilnahm, sein mochte, ein Esel gab dem Gang ihrer Gedanken sofort eine andere Richtung und sie stürzte unverzüglich auf ihn los. Krüge voll Wasser standen an geheimen Plätzen bereit, um die Führer der Esel zu begießen. Stöcke lagen im Hinterhalt hinter den Türen. Ausfälle wurden zu allen Stunden gemacht und unausgesetzt wütete der Krieg. Vielleicht war dieses eine angenehme Unterhaltung für die Knaben, welche die Esel führten, oder vielleicht machte es den Klügern unter den Eseln, welche wussten, wie sich die Sache verhielt, in der ihnen eigenen Hartnäckigkeit Freude, gerade diesen Weg zu gehen. Ich weiß nur, dass 3-mal Lärm gemacht wurde, ehe das Bad fertig war, und dass ich beim letzten und verzweifelten meine Tante in ein Gefecht mit einem 15-jährigen Burschen mit sandgelbem Haar beschäftigt sah, den sie mit dem Kopf an ihre Gartentüre stoßen musste, ehe er zu begreifen schien, um was es sich handelte. Diese Unterbrechungen kamen mir doppelt lächerlich vor, weil sie mir gerade Fleischbrühe mit einem Esslöffel reichte, denn sie war fest überzeugt, dass ich auf dem Punkte stehe zu verhungern und anfangs nur in kleinen Quantitäten Nahrung zu mir nehmen dürfe. Und während ich noch in Erwartung des Löffels den Mund offen hatte, sie ihn wieder in den Teller legte, »Janet, Esel«, rief und hinaus zum Kampf eilte. Das Bad war eine wahre Erquickung für mich, denn das Schlafen im Freien hatte mir Gliederschmerzen zugezogen und ich war jetzt so matt, dass ich kaum 5 Minuten hintereinander wach bleiben konnte. Als ich mich gebadet hatte, zogen sie, ich meine die Tante und Janet, mir ein Hemd und ein paar Hosen Mr. Dicks an und wickelten mich in 2 oder 3 große Schals. Wie ich in diesem Aufzug aussah, weiß ich nicht, aber sehr warm war es darin. Da mich überdem ein Gefühl von Mattigkeit und Schläfrigkeit überkam, legte ich mich bald wieder aufs Sofa und schlummerte ein. Es mag ein Traum gewesen sein, der seinen Ursprung in dem Bilde, das mich so lange erfüllt hatte, fand, aber ich erwachte mit der Vorstellung, dass meine Tante sich über mich gebeugt, mir das Haar aus dem Gesicht gestrichen, mir den Kopf bequemer gelegt und mich dann betrachtet hätte. Die Worte »hübsches Kind« oder »armes Kind« schienen mir auch noch in den Ohren zu klingen, aber sonst war bei meinem Erwachen nichts da, was mich hätte glauben machen können, meine Tante hätte sie gesprochen, denn sie saß unbeweglich im Bogenfenster und blickte hinter dem grünen Schirm hervor, hinaus nach dem Meere. Wir dinierten bald, nachdem ich erwacht war. Ein gebratenes Huhn und ein Pudding kam auf den Tisch, an dem ich saß, selbst ziemlich wie ein zugerichteter Vogel und meine Arme nur mit großer Schwierigkeit bewegend. Aber da meine Tante mich eingewickelt hatte, so wollte ich mich nicht beklagen. Die ganze Zeit über lag's mir sehr am Herzen zu wissen, was sie mit mir anzufangen gedenke, aber sie nahm ihr Essen in tiefstem Schweigen zu sich, außer wenn sie mich manchmal ansah und ausrief, »Gütiger Himmel«, was gar nicht geeignet war, meine Besorgnisse zu beschwichtigen. Nachdem das Tischtuch entfernt war, kam Sherry auf die Tafel, wovon ich ein Glas erhielt, und meine Tante schickte wieder nach Mr. Dick, der uns Gesellschaft leistete und so klug aussah, als er konnte, als sie ihn aufforderte, meiner Geschichte Aufmerksamkeit zu schenken, die sie durch eine Reihe Fragen aus mir herauslockte. Während meiner Erzählung verließen ihre Augen Mr. Dick nicht, der, glaube ich, sonst eingeschlafen wäre und der, wenn er sich verleiten ließ zu lächeln, von einem strafenden Blick meiner Tante in seine Schranken gewiesen wurde. »Was nur dem armen, unglücklichen Kind eingefallen sein muss, dass sie noch einmal heiratete«, sagte meine Tante, als ich fertig war, »ich kann es nicht begreifen.« »Vielleicht hat sie sich in ihren 2. Mann verliebt«, meinte Mr. Dick. »Verliebt«, wiederholte meine Tante, »was reden Sie da? Wie konnte sie sich verlieben?« »Vielleicht«, meinte Mr. Dick, nachdem er ein wenig nachgedacht hatte, »vielleicht tat sie es zu ihrem Vergnügen.« »Zu ihrem Vergnügen«, entgegnete meine Tante, »ein schönes Vergnügen für das arme Kind, ihr vertrauensvolles Herz einem Kerl von einem Mann zu schenken, der es ganz gewiss auf die eine oder andere Art misshandelt. Ich möchte wissen, was sie sich dabei gedacht hätte. Einen Mann hatte sie gehabt. Sie hatte David Copperfield begraben sehen, der von seiner Wiege an beständig Wachspüppchen nachlief. Sie hatte ein Kind, und was brauchte sie mehr? Mr. Dick wiegte bedenklich den Kopf, als ob er meine, darüber lasse sich nicht hinauskommen. »Die konnte nicht einmal ein Kind kriegen wie andere Leute«, sagte meine Tante. »Wo war dieses Kindesschwester Betsy Trotwood? Sie kam nicht. Unterbrechen Sie mich nicht!« Mr. Dick schien ganz erschrocken zu sein. »Der kleine Doktor mit dem seitwärts geneigten Kopf«, sagte meine Tante, »Yelips oder wie er sonst hieß, was tut er? Er konnte weiter nichts tun, als mir zu sagen, wie ein Rotkehlchen, und das ist er, es ist ein Knabe, hoho, über die Einfalt des ganzen Geschlechts!« Über die Energie dieser Ausrufung erschrak Mr. Dick sehr und ich ebenfalls, wenn ich die Wahrheit sagen soll. Und dann, als ob das noch nicht genug wäre und sie dieses Kindes Schwester Betsy Trotwood noch nicht genug im Licht gestanden hätte, sagte meine Tante, heiratet sie zum zweiten Mal. Heiratet einen Mörder oder einen Mann, der beinahe so heißt, und steht diesem Kinde im Licht. Und die natürliche Folge ist, die jeder nur ein Kind nicht hätte voraussehen können, dass er in der Wildnis herumstreift. Er ist, ehe er aufwächst, einem Kain so ähnlich als möglich. Mr. Dick sah mich hart an, als ob er mich in diesem Charakter erkennen wollte. »Und dann ist das Weib mit dem heidnischen Namen«, sagte meine Tante, »diese Peggotty, die muss nun auch heiraten, weil sie nicht genügend ahnet, was für schlimme Folgen das hat, heiratet sie auch, wie das Kind erzählt.« »Ich hoffe bloß«, sagte meine Tante und schüttelte mit dem Kopf, »dass ihr Mann einer von den Stöcken ist, die man immer in der Zeitung findet und sie tüchtig mit einem schlägt.« Das konnte ich von meiner alten Amme nicht mit anhören. Ich sagte meiner Tante, dass sie sich hierin sicherlich irre. Dass Peggotty die beste, treueste, hingebendste und aufopferndste Freundin und Dienerin von der Welt sei, dass sie mich und meine Mutter stets zärtlich geliebt habe, dass sie meiner Mutter sterbendes Haupt gestützt und dass meine Mutter ihren letzten dankbaren Kuss auf ihr Gesicht gedrückt habe. Und da mich die Erinnerung an beide Geliebte zu sehr erschütterte, konnte ich nicht ausreden, als ich noch sagen wollte, dass ihr Haus mein Haus sei, dass alles, was sie habe, mein sei und dass ich nur auf Rücksicht auf ihre bescheidene Stellung, die mich fürchten ließ, ihr Ungelegenheiten zu machen, nicht bei ihr Schutz gesucht hätte. Tränen erstickten meine Stimme und ich legte das Gesicht in meine Hände auf den Tisch. Schon gut, sagte meine Tante, das Kind macht es recht, dass es bei denen aushält, die bei ihm ausgehalten haben. Janet, Esel! Ich bin überzeugt, ohne diese unglücklichen Esel wären wir jetzt zu einer Verständigung gekommen, denn meine Tante hatte ihre Hand auf meine Schulter gelegt und ich stand, dadurch kühn geworden, im Begriff, sie zu umarmen und sie zu bitten, mir ihren Schutz angedeihen zu lassen. Aber die Unterbrechung und die Aufregung, in die sie durch den Kampf draußen geriet, machten von der Hand allen sanften Gedanken ein Ende und veranlassten meine Tante, sich höchst entrüstet gegen Mr. Dick über ihren Entschluss zu verbreiten, bei den Gesetzen des Landes Hilfe zu suchen und sämtliche Eselseigentümer von Dover zu verklagen. Nach dem Tee setzten wir uns ans Fenster, wie ich aus dem gespannten Gesicht meiner Tante schloss, um auf neue Eindringlinge zu lauern, und als es dämmerig wurde, brachte Janet Lichter und ein Puffbrett und ließ die Vorhänge herunter. »Jetzt, Mr. Dick«, sagte meine Tante mit ernstem Blick und emporgehobenem Zeigefinger, ganz wie vorhin, »ich will Ihnen eine andere Frage vorlegen. Sehen Sie das Kind an.« »Davids Sohn«, sagte Mr. Dick mit aufmerksam verlegenem Gesicht. »Ganz richtig bemerkt«, entgegnete meine Tante. »Was würden Sie jetzt mit ihm machen?« »Mit Davids Sohn machen«, sagte Mr. Dick. »Ja«, erwiderte meine Tante, »mit Davids Sohn.« »Oh«, sagte Mr. Dick, »ja, mit ihm machen. Ich würde ihn zu Bett bringen.« Janet, rief meine Tante mit derselben triumphierenden Befriedigung, die ich früher bemerkt hatte. Mr. Dick rät uns immer das Rechte. Wenn das Bett fertig ist, wollen wir ihn hinaufbringen. Auf Janets Äußerungen, dass es fertig sei, führten sie mich hinauf, freundlich, aber fast wie eine Art Gefangener, indem meine Tante vor mir und Janet hinter mir ging. Der einzige Umstand, der mir neue Hoffnungen einflößte, war, dass, als die Tante auf der Treppe stehen blieb und frug, woher der brandige Geruch komme, ihr Janet antwortete, dass sie unten in der Küche aus meinem alten Hemde Zunder gebrannt habe. Aber es befanden sich keine anderen Kleider in meinem Zimmer als die Sachen, in die man mich eingewickelt hatte, und als man mich mit einer kleinen Kerze, die, wie mir meine Tante sagte, genau 5 Minuten brannte, allein gelassen hatte, hörte ich, wie sie draußen die Tür zuschlossen. Wie ich mir das überlegte, hielt ich es für möglich, dass meine Tante, die mich natürlich noch nicht kannte, mich im Verdacht hatte, die Gewohnheit des Fortlaufens zu haben und dagegen Vorkehrungen traf. Das Zimmer war freundlich und hatte die Aussicht auf das Meer, auf welches der Mond glänzend schien. Ich erinnere mich, wie ich, nachdem ich mein Nachtgebet hergesagt hatte und das Licht ausgebrannt war, noch sitzen blieb und auf das mondbeschienene Wasser blickte, als hoffte ich darin, mein Schicksal zu lesen oder meine Mutter mit ihrem Kind zu sehen, wie sie auf dem Strahlenpfade vom Himmel herabstieg, um mich anzusehen, wie damals, wo ich zuletzt ihr liebliches Gesicht sah. Ich erinnere mich, wie das feierliche Gefühl, mit dem ich endlich meine Augen abwandte, allmählich vor dem Gefühl der Dankbarkeit und der Ruhe wich, das mir den Anblick des weiß verhangenen Bettes und noch viel mehr das Niederlegen auf dem weißen Pfühl und das Einhüllen in die schneeweißen Laken einflößte. Ich erinnere mich, wie ich an alle die einsamen Flecke dachte, wo ich unter dem Nachthimmel geschlafen und wie ich betete, dass ich nie wieder obdachlos werden und nie der Obdachlosen vergessen möchte. Ich erinnere mich, wie ich dann den silbernen Dämmerschimmer des Mondlichts auf dem Meere hinab in die Welt der Träume zu schwimmen schien. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 5. Dezember 2024.